mon chéri, mon ami, mon chéri, ich liebe keine Liebelei, mon chéri, mon ami, mon chéri, nur für die Liebe bin ich frei. Mon chérie,